Ich dachte einen Augenblick daran, meinen Plan zu ändern und ihre Boote zu zerstören. Aber ich fürchtete, Silver und die anderen könnten ganz in der Nähe sein. Und so könnten wir alles verlieren, weil wir zu viel versuchten. Bald waren wir wieder an derselben Stelle gelandet und begannen, das Blockhaus zu verproviantieren. Den ersten Gang machten wir alle drei, schwer beladen. Wir warfen unsere Sachen einfach über das Pfahlwerk hinüber und ließen Joyce zu ihrer Bewachung zurück. Das war allerdings ein einziger Mann, aber er hatte ein halbes Dutzend geladene Musketen. Hunter und ich gingen nach der Jolle zurück und bepackten uns wieder, wie vorher. So arbeiteten wir ohne Ruhepause und ohne uns nur ein einziges Mal zu verschnaufen, bis die ganze Ladung hinübergebracht war. Hierauf bezogen die beiden Diener ihren Pfosten im Blockhaus, ich aber ruderte mit aller Macht nach der Hispaniola hinüber. Dass wir es wagten, noch eine zweite Bootsladung hinüberzuschaffen, mag kühner erscheinen, als es in Wirklichkeit war. Die Meuterer waren uns natürlich an Zahl weit überlegen, aber wir hatten den Vorteil der Bewaffnung. Kein einziger von den Leuten am Lande hatte eine Muskete, und wir waren überzeugt, dass wir mindestens ein halbes Dutzend von ihnen außer Gefecht setzen könnten, bevor sie in Pistolenschussweite kämen. Der Squire erwartete mich an der Sternluke, alle seine Schwäche war verflogen. Er fing das Tau auf, das ich ihm zuwarf, und machte es fest, und dann beluden wir das Boot so schnell, wie wenn es um unser Leben ginge. Gepökeltes Schweinefleisch, Pulver und Schiffszwieback war die Ladung, außerdem nahmen wir nur je eine Muskete und je einen Stutzsäbel für den Squire und mich und Redruth und den Kapitän mit. Die übrigen Waffen und den Rest des Pulvers warfen wir über Bord in dritthalb Faden tiefes Wasser. Wir konnten den blanken Stahl auf dem reinen Sandboden tief unter uns in der Sonne schimmern sehen. Inzwischen hatte die Ebbe eingesetzt und das Schiff drehte sich an seinem Anker herum. In der Richtung auf die beiden Gigs hörten wir ein schwaches Rufen, und obgleich uns dies die Beruhigung gab, dass Joyce und Hunter in Sicherheit waren, denn sie befanden sich ein gutes Stück weiter nach Osten zu, so war es doch für uns eine dringende Aufforderung, uns aufzumachen. Redruth zog sich von seinem Posten im Verbindungsgang zurück und sprang in das Boot, das wir hierauf an die Gilling heranbrachten, damit Kapitän Smollett bequemer einsteigen könnte. Bevor er aber dies tat, rief er: »Nun, Leute, hört ihr mich?« Vom Vorderschiff kam keine Antwort. »Ich meine dich, Abraham Gray!« Immer noch keine Antwort. »Gray«, rief Smollett noch lauter, »ich verlasse jetzt das Schiff und ich befehle euch, eurem Kapitän zu folgen. Ich weiß, ihr seid im Grunde ein braver Mann und ich bin auch überzeugt, kein einziger von euch allen ist in Wirklichkeit so schlecht, wie er sich stellt. Ich halte meine Uhr hier in der Hand. Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit, mit mir zu kommen.« Einen Augenblick war alles still. »Kommt, mein braver Junge«, fuhr der Kapitän fort, »besinnt euch nicht so lange. Ich riskiere mit jeder Sekunde mein Leben und das dieser guten Herren hier.« Plötzlich hörten wir ein Gebalge, einen Lärm von Faustschlägen und heraus sprang Abraham Gray mit einem Messerschnitt auf der Wange und lief zum Kapitän herüber wie ein Hund, dem sein Herr gepfiffen hat, und sagte: »Ich halte zu Ihnen, Herr.« Im nächsten Augenblick waren er und der Kapitän zu uns ins Boot gesprungen, wir stießen ab und fuhren davon. Vom Schiff waren wir also herunter, aber wir waren noch nicht an Land und erst recht nicht in unserem Pfahlwerk.